wirklich große Wunder. Thank you. trat der schnelle, längst darauf gefasste Engel her und befahl an die Begräbnisstelle, dräng den Stein beiseite. Willst du wissen, wo die ist, die dir das Herz bewegt? Sieh sie dort, alles Tote fühlst du, alles Sehe ist betont.